SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Krautrock. Dieses Wort fasst vieles zusammen, was wenig gemein hat. Zunächst einmal sind Krauts vorrangig für die Bewohner der britischen Insel diejenigen auf dem Kontinent, die den Krieg erst angezettelt und dann verloren haben. Sie essen Deftiges, wie Sauerkraut mit Eisbein, das sie runterzieht und schwer, schwerfällig und grobschlächtig im Wesen macht. Krauts und Rock, diese vorwärtsstrebende, noch junge Kunst, das ergibt eine lächerliche Konstellation. Der Begriff Krautrock stammt wohl aus dem Amon Dühl-Stück Mama Dühl and Her Sauerkraut Band Start-Up von 1969. 4 Jahre später brachte die Gruppe Faust das Stück Krautrock heraus. Es verwies sowohl in ironischer Distanz auf Sauerkraut als auch auf jenes Kraut, das das Bewusstsein zu erweitern verspricht. England, so meinen viele, das ist London. Dahinter beginnt die Wüste. Gemäß dieser Logik ist Mittelengland ein Ödland, das wenig zu bieten hat. In dieser Nullzone liegt Leicester, eine Stadt, in der die Langeweile regiert. Ein bisschen Universität und eine Kathedrale, das ist alles. Was willst du in Leicester? Fragen die Freunde. Doch halt, für manche Leute ist Leicester der Nabel der Welt. Von London aus geht es die M1 Richtung Norden nach Leicester. Etwa 1,5 Stunden später taucht die Ausfahrt 21 auf, Leicester South. Über die innere Ringstraße wird der Bahnhof angesteuert. Daneben liegt, unscheinbar in einer Seitenstraße versteckt, ein kleiner Laden. Manchmal kommen hier japanische Touristen vorbei, nur um ein Foto zu machen. Denn der Laden ist für sie eine Art heiliger Ort. Die beiden Schaufenster sind mit CD- und LP-Covers dekoriert. Doch sind es nicht die aktuellen Hitparadenscheiben, die hier in der Auslage stehen. Vielmehr handelt es sich um Schallplatten von Bands, deren Namen für Engländer ziemlich exotisch klingen müssen. Parsival, Drosselbart, Wallenstein, Grobschnitt und Novalis. Ultima Thule lautet der fast noch exotischere Name des Geschäfts, den allerdings in England jeder Fan deutscher Rockmusik kennt, befindet sich hier doch das spirituelle Zentrum und Hauptquartier der Krautrock-Szene in Großbritannien. Als Krautrock wird in England die deutsche Rockmusik bezeichnet, die Anfang der 70er Jahre auf die Insel herüberschwappte. Ursprünglich ein Schimpfwort mit starken historischen Untertönen, hat sich der Terminus mittlerweile zum Begriff für diejenigen Rockstile aus Germany entwickelt, die ab Ende der 60er Jahre entstanden sind und oft experimentellen Charakter besitzen. She comes to get married, my queen of Saba. Hauptvertreter des Krautrocks in Großbritannien sind Gruppen wie Kraftwerk, Can, Faust und Tangerine Dream. Bands, die viele Rockfans auf der Insel kennen. Geht man durch die Tür des Ultima Thule-Geschäfts in Leicester, betritt man eine verborgene Welt, ein entrücktes Universum, vollgestopft mit den obskursten Schallplatten, CDs, Postern und Zeitschriften. Die Musikfans, die hier nach Schätzen suchen, scheinen sich einer Geheimsprache zu bedienen, in der Wörter wie Tagomago, Guru Guru, Affenstunde und Singvögel rückwärts Bedeutung besitzen. Alan Freeman, ein Endvierziger mit Pferdeschwanz, steht hinter dem Ladentisch und bietet freundlich seine Hilfe an. Er betreibt zusammen mit seinem Bruder Steven seit gut 20 Jahren das Geschäft. policy of our shop is almost anything that's in the area of music that we like or is closely related to it. Wir führen vor allem Musik, die wir persönlich mögen. Die Krautrock-CDs, die wir auf Lager haben, stammen von Gruppen wie Cluster, Can, Faust, Ashra Temple, Agitation Free, Amundyl, Embryo, Tangerine Dream und natürlich Kraftwerk. Daneben verkaufen wir experimentelle Musik aus ganz Europa. Ja, der ganzen Welt. Aber meine Hauptleidenschaft ist der Krautrock und die kosmische Musik. Well, the all-time biggest seller is Can's Tego Mago, without a doubt. Der absolute Bestseller ist das Album Tago Mago von Can. Was sich ebenfalls gut verkauft, ist Brain Tickets Cottonwood Hill, ein sehr einflussreiches Krautrock-Album. Die wiederveröffentlichten Cosmic Jokers Alben gehen recht gut, auch Ashra Temple, ebenso Yeti von Amundyl. Daneben verkaufen wir gebrauchte Vinyl-Alben. Zwei Drittel davon ist Deutschrock, vielleicht 2000 Stück. Aber es wird weniger, weil die Originalplatten kaum noch auftauchen. Sie sind offenbar inzwischen bei den richtigen Leuten angelangt. Für ein Original von Can's Monster Movie muss man 200 Pfund berappen. Viele der anderen Alben, wie die von Ashra Temple, kosten um die 50 Pfund. Unsere Kunden suchen Platten mit kuriosen Covers oder von speziellen Labels wie Ohr und Brain. Auf die Frage, wie er selbst in den Bann des Krautrock geraten ist, blättert Freeman einen Stapel CDs durch und fördert das Debütalbum der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk von 1970 zutage. Sowie die Faust-Tapes. Es ist schwer zu beschreiben, was das Spezielle an Krautrock ist, aber es ist ein Abenteuer. Das erste Kraftwerk-Album hörte sich für mich so skurril an, dass ich damit nichts anfangen konnte. Erst Jahre später kam ich darauf zurück und war begeistert. Ähnlich ging es mir mit der Gruppe Faust und den Faust-Tapes. Anfangs habe ich nichts verstanden. Erst später, als ich ein weiteres Album der Band namens So Far gekauft hatte, fiel der Groschen und ich war überwältigt. Oft ist es der Reiz des Unbekannten, der fasziniert. Die Geschichte des Krautrock in Großbritannien gleicht einer Berg- und Talfahrt. Nach dem ersten Boom Anfang der 70er Jahre kam die deutsche Rockmusik immer mal wieder in Mode. In den 90er Jahren entdeckte eine neue Generation von jungen Musikern mit elektronischen Instrumenten die Klänge der kosmischen Kuriere aus Deutschland. Gleichzeitig veröffentlichte der englische Rockmusiker Julian Cope sein Buch Krautrock Sampler, in dem er die Geschichte des Stils als eine der großen unerzählten Visionärsgeschichten pries. Seither gibt es in London einen Club namens Kosmische, in dem alle zwei Monate Live-Gruppen spielen und DJs nichts als Krautrock-Platten auflegen. Die verschiedenen Modephasen des Krautrock haben eine recht heterogene Fangemeinde entstehen lassen. Die Altersgruppe der Krautrock-Fans reicht von älteren Teenagern bis zu Rentnern. Die meisten sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. Alle Typen. Selten Mädchen, hauptsächlich männliche Fans. Wir haben einen Kunden, dessen Vater ebenfalls Krautrock-Fan ist. Doch mögen die beiden ganz unterschiedliche Dinge. Viele Käufer gehören der Jazz-Groove-Szene an, wo es Verbindungen zur Breakbeat- und Trance-Musik gibt. Diese Leute suchen die Originalplatten der Samples, die in dieser Musik verwendet werden, von Gruppen wie Embryo, Wolfgang Downer und Passport. Sie wollen herausfinden, von welchen originalen Alben diese Samples stammen. Das gleiche gilt für die aktuelle Trance-Musik, wo Leute die Urväter des Stils hören wollen und dann Tangerine Dream und Klaus Schulze entdecken. Rund 10.000 Platten gehen jährlich im Ultima Thule Shop in Leicester über den Ladentisch oder werden per Mailorder verkauft. Das Internet spielt dabei eine immer größere Rolle. Bestellungen kommen praktisch aus der ganzen Welt. Dazu veröffentlichen die Freeman-Brüder eine Zeitschrift namens Audion, die zweimal im Jahr erscheint und sich größtenteils der Rockmusik aus Deutschland widmet. Darin sind Plattenbesprechungen, Interviews und Artikel über die Stars des Genres zu finden. Außerdem betreiben die Freeman-Brüder ein kleines Plattenlabel, das vergessene Krautrock-Aufnahmen herausgibt. Etwa ein unveröffentlichtes Album der Münchner Gruppe Out of Focus aus den 70er Jahren. Unter dem Buchstaben C findet man in den Regalen etliche CDs der Kölner Gruppe Can, die Anfang der 70er Jahre Dauergast im englischen Radio war. Holger Tschukai war damals der Bassist von Can. Im Restaurant eines Hotels in Köln erinnert er sich an die Anfänge des Krautrock in Großbritannien. Wir hatten schon ein gewisses Renommee bei denen, aber dann hatten wir hier ein Free-Konzert gegeben in der Sporthalle. Da waren 10.000 Leute, kamen da. War ein ziemliches Ereignis, muss ich sagen. Und dazu hatten wir damals den Herausgeber vom Melody Maker. Watts hieß der, glaube ich. Den hatten wir angehört. Das war ein ziemlicher Kernkritiker. Eigentlich mochte der uns überhaupt nicht. Aber so bei diesem Can-Free-Konzert, das hat offensichtlich so die Stimmung geändert, dass wir in der Tat, dass eine Agentur sich auch bemühte, und neben der Plattenfirma, dass wir tatsächlich nach England kamen und tatsächlich auch dabei Gewinn machten. Also das ist ja wichtig dabei, dass wir also nicht nur drauf gezahlt haben. Wir wollten ganz sicher sein, dass wenn wir darüber gehen, dass das Ganze Sinn macht und wir da nicht so irgendwie verfeuert werden. Im Frühling 1972 kam Can erstmals für eine Tournee von 12 Konzerten auf die Insel. Bei den Konzerten muss man sich das mal so vorstellen. Die Venues, also die Konzertsäle, sahen immer etwas anders aus als hier. Da ist eine Bar, da trinkt man erstmal ein, da spielt dann die Band und dann geht man da normalerweise rüber und guckt mal, wenn es interessant ist, sozusagen von Weitem, dann geht man da auch rein. Das war bei Can merkwürdigerweise anders. Das war das erste Konzert in London, war eigentlich in einer Turnhalle, was da stattgefunden hat. Und dieses war schon gerammelt voll. Das weiß ich noch, nebenan war eine Diskothek. Und wie wir da gespielt haben, das war, kann man schon sagen, wie die Berserker. Also ich möchte sagen, merciless, gnadenlos. Und das hat, sag mal, die spätere Punk-Generation, die ja das nun miterlebt hatte da an Ort und Stelle, das hat die irgendwie aus den Schuhen gekippt. Das hat kein Instrument gemacht. Die so, es ist so spontan, auch auf die Disco auch noch nebenan reagieren konnte. So, das war ja immer so ein Übersprechen, was darüber kam. Wir konnten uns dann aber auch so leise verhalten, dass wir praktisch mit denen irgendwas zusammen gemacht haben und dann sozusagen wieder gnadenlos das übergefegt haben. Das war schon für die Engländer, da kam dieser Begriff aus, diese Teutonen kommen. Und wenn diese Dampfwalze einmal rollt, ist sie nicht zu stoppen. Das ist, wenn es uns so etwas ausgezeichnet hat, dann war das genau dieses Charakteristikum. Wenn die Maschine läuft, dann lief sie. Die erste England-Tournee von Can erzeugte einen enormen Pressewirbel. Schon 2 Monate davor war Amon Dühl bei ihren Auftritten auf der Insel auf ein ähnliches Echo gestoßen. Dabei musste sich die Münchner Hippie-Truppe bei einem der Konzerte mit einem Nazi-Freak herumschlagen, der fortwährend in den Pausen Heil Hitler brüllte. Mehr und mehr rückte die deutsche Rockmusik ins Zentrum des Interesses der englischen Musikpresse. Große Artikel erschienen, die das Phänomen von allen Seiten beleuchteten. In einem ganzseitigen Artikel von Melody Maker hieß es damals unter der Überschrift Deutschrock: Deutschlands neue Rockmusik ist wahrscheinlich die interessanteste in ganz Europa. Es gibt mindestens eine Handvoll Gruppen, die Wege beschreiten, die abenteuerlicher sind als das meiste, was die angloamerikanische Szene zu bieten hat. Getragen von einer Welle der Begeisterung zog der Krautrock in Great Britain immer weitere Kreise. Plattenfirmen schalteten halb- und ganzseitige Anzeigen in Popmagazinen, um für Neuerscheinungen aus Deutschland zu werben. Der Virgin Schallplattenversand richtete eigens eine Rubrik namens Kraut ein. Die Gruppe Faust wurde vom Virgin-Label unter Vertrag genommen und konnte auch prompt ein Album, das als Werbegag zum Preis einer Single verkauft wurde, in den Charts platzieren. Und Can trat in der populären Fernseh-Pop-Show The Old Grey Whistle Test auf. Plötzlich war Krautrock in aller Munde. Eine beachtliche Fangemeinde entstand, die das Interesse an deutscher Rockmusik wachhielt. Für solche eingeschworenen Krautrock-Fans dient der Ultima Thule-Shop in Leicester als Anlaufstelle, wo man Gleichgesinnte treffen oder mit Alan Freeman hinter dem Ladentisch fachsimpeln kann. Einer, der öfter hierher kommt, ist Pete Kemba aus der Nachbarstadt Rugby, der in der elektronischen Szene unter dem Pseudonym Sonic Boom bekannt ist. Kemba war den neuen Klängen aus Deutschland erstmals als Teenager im Schulunterricht in den 70er Jahren begegnet. Musik von Kraftwerk und Pink Floyd untermalte oft die Wissenschaftsfilme, die im Schulfernsehen kamen. Dann hatte Kraftwerk mit Autobahn einen riesigen Hit. Und obwohl ich mir dessen nicht bewusst war, muss das eine beträchtliche Wirkung gehabt haben. Um 1977/78 gab es LPs mit interessanter Verpackung und farbigem Vinyl. Und dann kamen noch diese außerirdischen, transzendierenden Sounds dazu, was eine überaus reizvolle Kombination war. Die Musik hat noch immer die gleiche Wirkung auf mich. Sehr reduziert, aber stimulierend. They use the electronics stuff so well, and on some of the albums. Sie setzen die Elektronik so gekonnt ein, sehr kraftvoll. Von den ganzen Krautrockern haben mich Kraftwerk und Cluster immer am meisten begeistert. Vor allem die frühe Musik von Cluster mit ihren sich verändernden Klanglandschaften ist einfach toll. They did always sound very German. The whole robotic thing. Kraftwerk klangen immer sehr deutsch, dieses Roboterhafte. Es mag ein Klischee sein, aber Deutschland ist berühmt für seine Präzision und Kraftwerk waren genau das. Ihre Musik ist hoch organisiert. Manche ihrer Stücke sind recht harsch und roboterhaft, was Leute aus der New Wave Musik und der Dance-Szene ansprach. Deshalb kaufte ich mir diese Platten damals auch, weil ich 1977/78 voll auf Punk und New Wave stand und Kraftwerk da genau hineinpasste. And they fitted in with that. Von Pete Kemba und seiner Band Experimental Audio Research, kurz EAR genannt, stehen im Ultima Thule Shop ebenfalls ein paar CDs in den Regalen. Auf den Platten ist eine moderne Ambient-Musik zu hören, in der es Anklänge an die frühe elektronische Musik aus Deutschland gibt. Für die lokale Rockszene von Leicester bildet der Ultima Thule Shop eine fast unerschöpfliche Inspirationsquelle. Hier kann man musikalische Entdeckungen machen und die obskursten Schallplatten ausgraben. Kein Zufall also, dass mit Volcano the Bear eine der interessantesten experimentellen Gruppen der aktuellen britischen Rockszene aus Leicester kommt. Aaron Moore ist der Perkussionist der Band und Stammkunde bei Alan Freeman. To have the Ultima Thule record shop down the road was just amazing. Das Ultima Thule-Geschäft vor der Haustür zu haben, war schon toll. Die Mehrzahl meiner Krautrock-Platten stammen von dort. Darüber hinaus habe ich in Second-Hand-Läden Schallplatten ausgegraben, die man Anfang der 90er Jahre noch problemlos finden konnte. Man musste nicht wirklich intensiv suchen. Überall wurden sie verkauft. Diese Musik war so vollkommen anders. Sehr aufregend und experimentell. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Musik so klingt. Es war die verrückteste psychedelische Musik überhaupt. Da muss irgendetwas im Wasser gewesen sein, in den späten 60ern und frühen 70er Jahren in Deutschland. Diese Musik zog mich sofort in den Bann, fast bis zur Obsession. Auf diesen Platten herrschte eine derartige Freiheit und sie waren so verschieden. Vor allem Faust, die für mich die ultimative Krautrock-Band ist. Die Verschiedenartigkeit der Instrumentierung und die Mischung von Avantgarde, Jazz, Rock und Folk-Einflüssen auf den ersten 3-4 Faust-Alben war einfach fantastisch. Sie haben unsere Musik bei Volcano the Bear stark beeinflusst. Proved to be very influential in what Volcano the Bear have done since, I think. It was much more about the spirit of it rather than the virtuosity. Der Geist der Musik war viel wichtiger als Virtuosität. Es war ein verrückter Schmelztiegel von Ideen. Du konntest alles machen, was du nur wolltest. Man hatte den Eindruck, dass alles möglich ist. Vor allem das Album Faust Tapes hörte ich mir hunderte Male an und entdeckte immer wieder Neues. Es scheint sich fortwährend neu zu erfinden. Das ist das Vermächtnis von Bands wie Faust in Volcano the Bear. Doing things and expressing themselves. But I think that's the legacy of groups like Faust in Volcano the Bear. Die Verwendung so vieler verschiedener Instrumente und Klänge. Das war für uns wie eine Freikarte. Alles ist Klang, alles ist Musik. Das haben wir von Faust gelernt. Anything is sound, anything is music. I really got that from Faust. Der musikalische Erfindungsreichtum der deutschen Untergrundbands mag nur ein Punkt gewesen sein, der junge Engländer am Krautrock faszinierte. Ein anderer war der Reiz des Exotischen. Wunschbilder und Visionen einer anderen Lebensweise, ohne Zwänge und Konventionen, wurden auf die deutschen Rockgruppen projiziert und in die Musik hineinfantasiert, meint Nick Mott von Volcano the Bear. Well, I think there are romantic notions attached to. Natürlich sind romantische Vorstellungen mit Dingen verbunden, von denen man nicht viel weiß, die einen aber interessieren. Wir waren fasziniert von diesen Leuten mit langen Haaren und Bärten, die nackt in den Wäldern herumrennen, viel LSD einwerfen und danach Musik aufnehmen. Das war ungefähr die Vorstellung, die wir hatten. Wahrscheinlich war es nicht so, sondern viel normaler. Man saß herum und stritt sich. Dennoch kam es uns wie eine völlig andere Welt vor. Yeah, it just seemed like such a different place. Krautrock wurde in England Ausdruck einer Anti-Haltung. Tabus wurden gebrochen. Wenn man die ältere Generation der Nachkriegszeit schocken wollte, dann musste man sich nur die Haare wachsen lassen, beziehungsweise später mit einer Punk-Frisur herumlaufen und ein deutsches Rockalbum unter dem Arm tragen. Einer, der das tat, war Johnny Rotten, der Erfinder des Punk und Kopf der Gruppen Sex Pistols und Public Image Limited. Krautrock-Pionier Holger Tschukai von der Kölner Gruppe Can kann dazu eine Anekdote beitragen. Der Johnny Rotten hatte uns immerhin live in einem Konzert gehört und war natürlich von diesem brutal zerstörerischen Auftritt total angetan. Und hat also dann, wurde eingeladen bei Capital Radio, eigentlich eine kommerzielle Sendestation, doch eine ganze Stunde zu gestalten. Daraufhin hat er ganz knallhart gesagt, 18 Minuten will ich Halleluja jetzt von Ken hören. Das wollten die aber nicht senden. Da hat er sozusagen gesagt, ich bestehe darauf, weil das war ein Bestandteil unseres Vertrags. Der hat dann praktisch nur Ken gespielt da. Und hat sich also voll damit identifiziert. Das war eigentlich für ihn mit eine Initialzündung gewesen, überhaupt so eine Punkergruppe ins Leben zu rufen. Unsere Fans waren eben die jungen Musiker, die Nachfolger, die eigentlich die nächste Generation, die von unten nachgewachsen war. Das waren die knochenharten Fans und die kam es auch drauf an. Außer dem provokativen Potenzial besitzt der Krautrock in England noch eine andere Dimension. Bestimmte Elemente der Musik, etwa das brachial-brutale von Faust oder das präzis-roboterhafte von Kraftwerk, hallen mächtig im Echoraum der Geschichte wider und verursachen ein leichtes Schaudern im kollektiven Unterbewusstsein der Briten. Allerdings ist es das Gruseln eines Kino-Thrillers. Man kann heute die teutonische Dampfwalze live erleben und sich sicher sein, dass sie diesmal nur für ein paar Konzerte über den Kanal gekommen ist. Es ist spät geworden im Ultima Thule Shop in Leicester. Die Diskussion über das Phänomen Krautrock in England muss für heute zu einem Ende kommen. Alan Freeman möchte absperren und nach Hause gehen. Ein kurzes Bye-bye zu Aaron Moore und Nick Mott. Und schon geht es über die Ringstraße zurück zur Autobahn. Als der Wegweiser Richtung London auftaucht, taucht der Gedanke auf, Leicester ist doch besser als sein Ruf. Kosmische Kuriere, Krautrock aus England von Christoph Wagner. Mit Ferdinand Dörfler, Markus Grube, Markus Michalski, Lutz Salzmann und Michael Speer. Realisation Anke Schlipf, Rolf Knapp und Günter Maurer Regie.